DJ-Session mit Nora and Pure. Hier ist 1 Live für euch die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Heute haben wir für euch Nora and Pure aus unserem Resident Team zu Gast. Die ist aktuell wieder viel unterwegs. Hier gibt's für euch jetzt eine Stunde lang ihren feinsten House Sound. thought I'd know the way you said hello. I was staring at my phone. Now I'm sitting on my own. 'Cause I didn't notice what I had to lose. I took it all for granted and I never told you just why. DJ Session mit Nora and Pure. Just watch you meant to me. You guess I couldn't see. No, I die 1Live DJ Session hier in 1Live aktuell mit einem Mix von Nora Impure. Die ist bekannt für ihren Mix aus Deep House und Indie-Tronic und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit ihrem Mix. Mit Nora Impure. Hier ist die 1 Live DJ Session mit dem Resident Mix von Nora and Pure. Die ist gerade dabei, ihren Sound weiterzuentwickeln. Das merkt man auch in ihrem Set diese Woche. Viel Spaß weiterhin wünsche ich euch mit Nora and Pure. Session mit Nora and Pure. Thank you. Und das war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, einem Set von Cyril. Und gerade läuft auch der Resident Mix von Nora and Pure. Und ich sag mal, bis nächste Woche wieder hier auf 1 Live in der 1 Live DJ Session. Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr. Bis dahin.